Der Geist hat uns Kinder Gottes geboren. Amen. Amen. Number two, he indwells believers. Der zweite Punkt ist, dass der in uns Kindern Gottes wohnt. Number three, he seals believers. Und dass er uns Kinder Gottes umsiegelt. Number four, he adopts believers. Dass er uns Kinder Gottes adoptiert hat. Amen. Amen. He adopts believers. Er hat Kinder Gottes adoptiert. Amen. Amen. Number five, the Holy Spirit filled believers. Und Nummer 5, der Heilige Geist füllt Gläubige. He filled believers. Fulfill. To fill, that is to pour something into something. Das heißt, etwas hineinfüllen. Once he comes into your life, wenn er in dein Leben kommt, he fill you, dann füllt with his own property. Mit seinem eigenen Besitz. Amen. Amen. He have his own property. Er hat seinen eigenen Besitz. That he come with. Womit er kommt. And once he comes, wenn er damit kommt, he fill you with that property. Füllt er uns mit diesem Besitz. You know, when Satan come into people's life, wenn der Teufel in das Leben der Menschen kommt, he fill the people with his lies. Füllt er die Leute mit seinen Lügen. Satan also fill people. Amen. Der Teufel füllt Leute. He have what he fill people with. Er hat Dinge, womit er Menschen füllt. Fill people with the doctrine of this world. Mit der Lehre dieser Welt. With his own lies. Mit seinen eigenen Lügen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit filled the believers. Der Heilige Geist füllt die Gläubigen. In Acts 2, verse 4, it says how they were filled with the Holy Spirit. And he continued to fill people today. Amen. Amen. He continued to fill us today. Er füllt uns weiterhin. If you allow him. Wenn wir es zulassen. Amen. Amen. You are to allow him to fill you. Wir müssen zulassen, dass er uns füllt. He want to be. He wants you to be drunk of him. Möchte, dass wir betrunken sind von he wants you to be full of him. Voll sind von ihm. Is somebody getting it? Amen. Mm-hmm. He wants you to be drunk of him. Wir sollen überströmen von he ihm. Said he want also. He also wants you to be occupied by him. Und umgeben sein von Amen. Ihm. Amen. There is the difference between he is in you. And he is feeling you. He feels you. Es gibt einen Unterschied zwischen, dass er in dir ist und dass er um dich herum ist. He can't be in you and not feel you. Er kann in dir sein und dich aber nicht befüllen. Amen. He can be with you and not feel you. Er kann bei dir sein und dich nicht befüllt haben. Praise the Lord. To fill you, he fill you, he direct you, he guide you to hear the voice of Christ. Dass du die Stimme von Christus hörst. Amen. He needs your cooperation. Er braucht deine Kooperation, damit er dich füllen kann. Amen. Amen. He needs your cooperation to pour what is own property into you. Er braucht deine Erlaubnis, damit er sich in dich hineinschütten kann. His belonging to pour them into you. He needs your permission. Sein Besitz in dich schütten kann. It's like you can have a candle and not on it. Also wie eine Kerze haben und sie nicht you know anmachen. That. You can have a candle. Du kannst eine Kerze haben and not on it. Du zündest sie nicht an. You know that you have a candle in a dark room does not mean you can see. Nur wenn du eine Kerze im Raum hast, heißt nicht, dass du sehen kannst. Until you on it. Du musst die Kerze anmachen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. So also, if you have the Holy Spirit, genauso nur den Heiligen without Geist hast, your relationship with the Holy Spirit, Beziehung mit dem Heiligen Geist, amen, amen, you will be like somebody that have a candle in a dark room that is not on. Bist du wie jemand, der eine Kerze hat, die nicht angezündet ist, in einem dunklen Raum? You know John 15, verse 1 and 2. Johannes 15, 1 und 2. He said, you can be in the vine and not bearing fruit. Du kannst am Stamm sein, ohne Frucht zu bringen. You know that. You can be in the vine. Du kannst am Stamm sein. And not even bearing fruit. Ohne Frucht zu bringen. So, let's go there. John 15. Johannes 15. Praise the Lord. Halleluja. I am the true vine. My father is the husbandman. Johannes 15, 1. From verse 1. Amen. Mm-hmm. I am the true vine. My father is the husbandman. I am the tree. My father is the gardener. Amen? Mm-hmm. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Amen? Amen. A branch can be there that beareth no fruit. Eine Rebe kann, Amen? Kann an ihm dran sein, die keine Frucht bringt. And every branch that beareth fruit, he purgeth it. Can you see it? Two branches. See, one branch beareth fruit. Eine Rebe bringt Frucht, die andere bringt keine Frucht. Somebody get in it. Praise the Lord. Hallelujah. You can be in the vine and not bear fruit. Stamm sein, ohne Frucht zu bringen. Praise the Lord. Hallelujah. You can't be going to a church and not be a child of God. Du kannst zu einer Kirche gehen und du bist kein Kind Gottes. Amen. It's not the building that makes you a child of God. Das Gebäude macht dich nicht zum Kind Gottes. It's not your going there that makes you a child of God. Dein Besuch macht dich nicht zu einem Kind Gottes. It is a change in the spirit that makes you a child of God. Das, das macht dich zum Kind Gottes. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Once you are saved, there is a change in your spirit. Ist dein Geist verändert. Christ now lives inside you. Christus lebt jetzt in dir. You carry him about everywhere you go. Amen. Amen. And you can apply in a school and not go to that school. Und du kannst dich eingeschrieben haben in einer Uni und du gehst nie dahin. Amen. And not if teachers are there, if you are not there, they cannot even teach you anything. Und wenn du nicht dahin gehst, kann man dir nichts beibringen. The Holy Spirit can be there, but you der don't Heilige listen ist da, to him. Aber you don't cooperate du hörst ihm nicht zu, du arbeitest nicht mit Amen. Ihm. Amen. He cannot teach you anything. Er kann dir nichts beibringen. Because you are so busy. Du bist beschäftigt. A lot of us are so busy. Weil viele von uns sind sehr beschäftigt. You don't have time for the Holy Spirit. Wir haben keine Zeit für den Heiligen Geist. He is a gentleman. Aber er ist höflich. Amen. Amen. And he needs your cooperation. Und er braucht unsere Kooperation. He needs your invitation. Er braucht unsere Einladung. The Holy Spirit needs your invitation. Der Heilige Geist braucht unsere Einladung. He never forces anybody. Er zwingt niemanden. Praise the Lord. Halleluja. When Satan comes into people's life, wenn der Teufel ins Leben der Menschen kommt, he filled them with his belongings. Füllt er sie mit seinem Eigentum. You know, all his lies. Mit all seinen Lügen. Amen. Amen. So also, you know, you can have a degree and not even use it. Also, du kannst einen Abschluss haben und den nie nutzen. You know, a man that you know that was working for. Years ago, you know, this man was supposed to be a doctor, but he's not using it. Ich habe mal bei jemandem gearbeitet und der hatte einen Doktortitel und er hat ihn nicht benutzt. Amen. Amen. The Holy Spirit, I don't allow him to be as if it is a decoration. Der Heilige Geist, Dekoration ist in deinem Leben. I don't allow anybody to talk you out that is not what he's no longer there. Und lass dir das auch nicht von irgendjemandem einreden. Or that you are just making things up. Dass der Heilige Geist God children never make anything up. Kinder Gottes bilden sich das nicht ein. Just check the Bible. Amen. Die Bibel an. They never make anything up. Sie bilden sich nicht irgendwas ein. Amen. If your heart is on him, wenn dein Herz auf ihm ist, if your focus is him, wenn dein Fokus auf what ihn comes ist, out is him. Ist das, was rauskommt, auf er. Don't doubt it. Amen. Deswegen sollen wir nicht daran zweifeln. And that's how he changes your desire. Und so ändert er unsere Wünsche. If you delight yourself in him, wenn wir uns an ihm erfreuen, he changes your old desire to ändert now er become unsere alten his Wünsche. Desire now become your desire. Und seine Wünsche werden unsere Wünsche. You no longer desire the old desire. Du hast nicht mehr die alten Wünsche. You know, where people, where you know, Satan have also desire for people. Es hat halt auch Wünsche für uns. Amen. It is where you delight yourself. Is it not Psalms 37? Amen. Delight yourself unto the Lord. Erfreu dich im Herrn. Amen. He will give you your heart desire. Dann gibt er dir auch deine Herzenswünsche. Amen. And you know, he said your heart. Let's go there. Amen. He said your heart desire. Amen. Because once you are not delighting yourself in him. Und wenn du dich in ihm erfreust, the desire that is in your heart, sind auch die Wünsche, die in deinem Herzen is sind, desire. Seine. It's, I don't know if you get it. Psalm 30. But the question is, are you delighting yourself in him? Aber die Frage ist, freust du dich an ihm? You know that you are not delighting yourself in the flesh. Oder erfreust du dich im Fleisch? You know, a lot of us, we delight ourselves Viele in the flesh. Erfreuen uns im Fleisch. Oder erfreuen uns am Fleisch. Psalm 37:4. Delight yourself also in the Lord, and he shall give thee the desire of your heart. Once you are, when he did not say he will give you his own desire, because he changes the desired, the old desire. Die alten Wünsche is out. Sind weg. He now gives you his own desire. Und gibt dir seine Wünsche. That is the desire you now have in your heart. It is his desire. I don't know. Is somebody getting it? You get it. Und seine Wünsche werden dann deine. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. But the question is, are we delighting ourselves in him? Aber die Frage ist, freuen wir uns an ihm? Praise the Lord. Hallelujah. If you are delighting yourself in him, wenn du dich an ihm erfreust, the desire that comes is coming from him. Sind dann auch die Wünsche, die kommen von ihm. Amen. It means if you are not delighting yourself in him, das heißt, wenn du dich nicht an ihm erfreust, the desire that comes is not coming from him. Sondern die Wünsche, die kommen auch nicht von ihm. You get it? If you are not delighting yourself in him, wenn du dich nicht an ihm erfreust, the desire that comes is not coming from him. Die Wünsche, die kommen auch nicht von ihm. And that is why you delight yourself in him. Deswegen erfreust du dich an ihm. There is a desire that will come. Dann gibt es auch Wünsche. And that desire is coming from him. Diese Wünsche kommen dann auch von ihm. No, it's coming from through. It's coming through you. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit is the author of the Bible. Der Heilige Geist ist der Autor der Bibel. Amen. Amen. You know, those that just keep on rejecting the Holy Spirit. Die Leute, die den Heiligen Geist immer wieder. They don't want to hear anything of the Holy Spirit. Sie wollen nichts vom Heiligen Geist hören. I don't know if they are even born again. Ich weiß nicht, ob sie wiedergeboren Amen. Sind. Amen. Because you know Jesus make it, you see, just plain and clear. Jesus macht es klar. He said, without the Holy Spirit, ohne den Heiligen Geist, you can never be saved. Können wir niemals errettet sein. So if you are the type that reject the Holy Spirit, wenn jemand bist, den Heiligen Geist verweigert, weiß ich, ob du wiedergeboren bist. Amen. Amen. He is the author of the scripture. Er ist der Autor der Look at 2 Peter. 2. Petrus. 2 Peter 1. 2. Petrus 1. Second Peter 1:20. 2 Petrus 1:20. He said, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Let's read verse 21 also. It's part of it. For the prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. 20 and 21. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist. Praise the Lord. Hallelujah. As they were moved by the Holy Ghost. Nehmen Sie von Heiligen Geist getrieben. The Holy Ghost is still for us today. Der Heilige Geist ist immer noch für uns heute. Amen. Amen. The message I preach here. Die Botschaft, die ich hier verkündige. I cannot preach it without the Holy Ghost. Kann ich nicht verkündigen ohne den Heiligen I'm Geist. I'm not clever enough to know the Ich bin nicht schlau genug, um das alles zu wissen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. I'm not clever enough. Amen. Ich bin schlau genug. You know, people, you know, those of you around me, you know that I'm not even clever enough. Die mich kennt, ihr wisst, dass ich nicht schlau genug bin, mir das auszudenken. You know, there are some people that are so clever. Es gibt Leute, die sind schlau. Amen. It is as if they know everything. Oder sind sehr we will talk about them later. Amen. Ideenreich. Und die können sich vielleicht was ausdenken, aber Ich nicht. In 2 Timothy, look at 2 Timothy. 2. Timotheus. 2 Timothy. 2 Timothy 3. 2. Timotheus 3. Vers 16 und 17. 2. Timotheus 3, 16 und 17. He said, all scripture is given by inspiration of God. And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect. Thoroughly furnished unto all good works. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The scripture is for our correction. Die Schrift ist zu unserer Belehrung da. You know, when the Holy Spirit is speaking to you, wenn der Heilige Geist zu dir spricht, he never speaks to you what is not in the scripture. Spricht dir nicht das, spricht dir immer das, was in der Schrift steht. Amen. Amen. He always directs you to the scripture. Er verweist dich immer auf die Schrift. You know, when John the Baptist, als Johannes der Täufer, when he was doubting Christ, als er an Christus gezweifelt are you hat, the one to come or are we to wait for another? Bist du derjenige, der kommen soll, oder warten wir auf jemand anderes? Are you the one we are expecting? Bist du derjenige, den wir erwartet haben? We have to wait for somebody else. Oder ist es jemand anderes? Amen. In Matthew 11. Matthäus 11. Amen. And Jesus, you know, he sent his 2 disciples. Hat seine 2 Jünger geschickt. You know, if you have a problem with that God. Wenn du Probleme hast, wirst du an Gott zweifeln. Wenn Johannes der Täufer zweifeln konnte, dann wird jeder zweifeln. Weil wenn dein Fokus auf Christus liegt und du die Wahrheit nicht kennst, wenn du dieser Wahrheit festhältst, you don't allow the truth to be your focus, zulässt, dass die Wahrheit Christ dein Fokus is the ist, truth. Christus ist die allow Wahrheit, him to be your focus. Lass zu, dass er dein Fokus Amen. Ist. Amen. If not, you will doubt God. Sonst wirst du an Gott zweifeln. You know, there was a truth that Abraham focused on. Es gab eine Wahrheit, auf die sich Abraham fokussiert hat. His focus was on that truth. Und sein Fokus lag auf dieser Wahrheit, die Gott offenbart hat. So shall your seed be. So soll dein Same sein. And that with that 5 words, diesen 5 Worten, he was able to pass that temptation. War in der Lage, diese Versuchung standzuhalten. The trial, you know the trial. When God said, "Give me your son," als Gott gesagt hat, gib mir deinen Sohn. But his focus was so much on that 5 words. Aber sein Fokus lag so krass auf diesen 5 Worten. So shall your seed be. So wird dein Same sein. It means if this son dies, heißt, wenn dieser Sohn stirbt, God is able to raise him. Ist Gott in der Lage, ihn aufzunehmen? Amen. Because he says, "So shall your seed be." Weil er gesagt hat, so wird dein Same sein. My seed, this is how the my seed, he called that seed my seed. Er hat diesen Samen sein Samen genannt. I must have that, this child. This child is not going to die. Wird nicht sterben. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Let your focus be on the truth. Lass zu, dass dein Fokus auf der Wahrheit liegt. You know, John the Baptist, Johannes der Täufer, his disciples to Jesus. Hat seine Jünger zu Jesus geschickt. Praise the Lord. Hallelujah. I'm sure he did not even know the truth. Ich bin sicher, dass er die Wahrheit nicht kannte. But Jesus had to refer him to the aber truth. Jesus hat ihn zur Wahrheit verwiesen. He referred him to the truth. Er hat ihn auf die Wahrheit verwiesen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You can be in the kingdom and not even know the truth. Du kannst im Königreich Gottes sein und du kennst die Wahrheit nicht. Amen. They don't know the truth. So. Sie kennen die Wahrheit nicht. Thing, they are doubting bei der God. Kleinsten Sache zweifeln sie Amen. An Gott. They are doubting God. They are dead, but they are doubting. Sie sind da, aber sie zweifeln. Like John the Baptist. Wie Johannes der Täufer. Let's go there. Matthew 11. Matthäus 11. Some of you, I can see your eyes. Praise the Lord. Okay. Matthew 11. You know, Jesus referred him to the Bible. Jesus hat ihn auf die Bibel verwiesen. The scripture. Auf die Schrift. Oh, Daddy, thank you. And it came to pass from verse 1. Matthäus 11, Vers 1. When Jesus had made an end of commandment, his 12 disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities. Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent 2 of his disciples, and said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another? You see it? Mm-hmm. Are you the one that we should come? Or are we still expecting another? Oder erwarten wir jemand anderes? You know, they did not know the time. Sie kannten die Zeit nicht. If you do not know this time, die Zeit nicht kennst, that it is not about your money in your account. Dass nicht um dein Geld auf dem Konto it is geht. Not about you are not sick. Oder dass du nicht krank bist. It is not about you will not die. Oder dass du nicht sterben wirst. You will doubt God. Wirst du an Gott zweifeln? Is somebody getting it? Stevie was killed. Stefan, es wurde gesteinigt. John the Baptist was beheaded. Johannes der Täufer wurde geköpft. You know, he was in prison. Jesus, er war im Gefängnis und Jesus hat ihn dort nicht besucht. You know, Jesus, that we believe that is the Savior. Jesus, der he doch der Retter not ist. Go and save John the Baptist, er ist gegangen und so hat that Johannes will Täufer not, gerettet, will not cut off his head. Damit man seinen Kopf nicht abhackt. Can you see? If you do not know the truth, inwieweit you nicht will kannst, doubt God. Wirst du an Gott zweifeln. A lot of, you know, people ask questions today. Leute stellen Fragen. Where did Jesus, you know, he gave them 5,000 with just 2 fish and 5 loaves. Satt gemacht mit he was, you know, saving people. Why did he not save John? Wieso hat Johannes nicht gerettet? Oh, Daddy, thank you. Praise the Lord. Halleluja. Ah, Jesus was not after the flesh. Jesus war nicht hinter dem Fleisch, sondern hinter dem Geist. He was telling us that in everything. Hat uns gesagt, in allem. He is the greatest. Ist der Größte. Amen. Don't allow your focus to be feeding. Lass nicht zu, dass dein Fokus auf dem. Don't allow your focus to be I will not die. Auf dem auf dem Wunder liegt. Don't allow your focus to be I will not be sick. Dass ich nicht krank werde oder dass ich nicht sterben werde. Allow your focus to be dein Fokus soll auf Jesus liegen. Oh, Daddy. And I said, you know, when people are not sick, there's problem. Wenn Leute dann krank sind, fangen sie an zu zweifeln. And they pray, no answer, there's problem. Sie beten, es gibt keine Antwort. What am I going to do? Was soll ich jetzt tun? What are we going to do? Are we to see machen? Something here? We have to know. We have to know this time. Wir müssen wissen. And we have to know Christ's purpose of coming here. Weshalb Jesus Christus gekommen ist. He came to make us to be God's children. Er hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Is somebody getting it? Mm-hmm. That you are now a child of God. Dass wir jetzt Kinder Gottes both sind. Hier und dort. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. How many years you are going to spend here? Wie viele Jahre wirst du hier auf Erden maybe sein? Maybe 200 years. Vielleicht 200. But there is forever. Aber dort ist es für immer. Which is greater? Was ist größer? Which is greater, out of the two, here or there? Hier oder dort. The flesh will say here. Amen. Mm-hmm. The flesh will say here is greater. Let me know it is and know what I'm eating. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 2. Now when John had heard in the prison the work of Christ, he sent two of his disciples and said unto him, Art thou he that should come, or do we wait? Do we look for another? Jesus answered and said unto him, Go and show John again those things which you do hear and see. Praise the Lord. Hallelujah. You know, he refers John to Psalm 22, verse 26. Amen. Er hat Johannes zu Psalm 22 verwiesen. You know, this place was already in the scripture. Amen. Diese Stelle war schon in der Schrift. Amen. Amen. He referred John. Let me see it. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. He referred John to the scripture. Er hat Johannes auf die Schrift verwiesen. He said the blind receive their sight. Die Blinden sehen. And the lame walk. The lepers are cleansed. Amen. Amen. Praise the Lord. The lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. Praise the Lord. Hallelujah. You know, he did not pet John. Er hat Johannes nicht einfach nur getröstet. He did not say, "Oh, Allah, I've forgotten to go and visit him." Und gesagt, es tut mir leid, dass ich dich nicht besucht habe. That's why we remind people of the scripture today. Deswegen erinnern wir Leute an die Schrift. We remind people of Christ's word. Wir erinnern Leute an das Wort von Christus. Amen. Amen. Remember him. Erinnere dich an ihn. That he never failed. Dass er niemals versagt. Amen. Amen. He is not a man that should lie. Er ist kein Mensch, der lügt. Amen. Amen. Verses and he and blessed is he whosoever shall not be offended in me. He said, blessed is he that will not be offended in me. That will not give up. Der nicht aufgibt. Because of what he's suffering. Wegen dem, was er leidet. Amen. Will not give up because of the problem that the natural eyes are seeing. Dass er das natürliche Auge sehen kann. Amen. Because of the suffering. You know, because of temptation. Wegen Versuchung. We will not give up because of any temptation. Wird nicht wegen irgendeiner Versuchung aufgeben. You know, those temptations, they are designed to take you out. Diese Versuchungen sind da, um dich rauszubringen. Amen. Aus dem Königreich Gottes. They are designed to take Glauben. You out. But Jesus said here, Jesus sagt, gesegnet ist der, whosoever shall not be offended in me. Der keinen Anstoß nimmt. That will not allow that temptation to take him out. Der nicht zulässt, dass diese Versuchung ihn rauslockt und er dann aufgibt. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And as they depart, let me read further. Jesus began to say unto the multitude concerning John. Oh, Daddy. He started speaking about John. Er hat angefangen, über Johannes zu sprechen. What went ye out in the wilderness to see? He's telling you, don't can doubt, you will doubt. If your focus is not on me. Er sagt dir damit, dass wenn Johannes zweifeln kann, dann wirst du auch zweifeln, wenn dein Fokus nicht auf mir liegt. He's talking about John here. Er spricht über Johannes, wie the krass er ist. John was filled with the Holy Ghost in his mother's womb. Johannes war gefüllt mit dem Heiligen Geist, als er noch ein Säugling war. Praise the Lord. Halleluja. You know, Jesus was not filled with the power of the Holy Ghost in his mother's womb. Jesus war nicht mit dem Heiligen Geist gefüllt im Schoß seiner Mutter. In Luke 4, we tell you when Jesus was filled with the power of in Lukas 4 steht, when the dove came upon him. Der Heilige Geist Jesus erfüllt hat, als die Taube auf ihn gekommen ist. And that does not mean Christ John is the savior. No. Aber es heißt nicht, dass Johannes der Retter ist und dass Jesus nicht der Retter ist. Amen. Und nicht Gott ist. Put something here. Let's go to John 1. Johannes 1. John 1. Look at John 1. Sometimes I don't want to go to some places because so that it will not take us to another direction. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. John 1, from verse 6. Johannes 1, 6. He said, there was a man sent from God, whose name was John. The same John that was beheaded. Amen? Gleich Johannes, der geköpft wurde. The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men, through him, men might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. Is somebody getting it? John was not the light, though he was filled with the Holy Ghost in his mother's womb. Johannes war nicht dieses Licht, obwohl er gefüllt war mit dem Heiligen Geist. Jesus said in the book of John, he said, I am the light of this world. Jesus sagt, ich bin das Licht dieser Welt. Amen. John 8:12. I am the light of this world. Ich bin das Licht dieser Welt. That same John, he also said that we are the light of this world. Why? Because he lives in you. Da steht auch, dass wir das Licht der Welt sind, weil Jesus in uns lebt. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Back to Matthew 11. Matthäus 11. And as they departed, Jesus began to say unto the multitude concerning John, What went ye out into the wilderness to see? A reed shaking with the wind? But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they that wear soft clothing are in king's houses. Amen. Praise the Lord. In the verse 9 said, but what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, I'm more than a prophet. He said John was more than a prophet. Johannes war mehr als ein Prophet. Praise the Lord. Halleluja. I believe that. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You know what? Who did you? You? They went to the wilderness to see something. You know there is nothing to see in the wilderness. Isn't so. That they went there. Amen. Mm. Sie sind zur Wüste gegangen, um etwas zu suchen, um etwas zu sehen, aber da war nichts zu sehen. You know, if we go, if we want, anywhere God sent you, go there. Wo auch immer dich Gott hinschickt, geh dahin. He might send you to wilderness. Vielleicht schickt er dich zur Wüste. Amen. Amen. You know, people, their desire is big church. Der Wunsch von Menschen ist eine große Gemeinde. He might send you to a church that is, you are only 2 days. Vielleicht schickt er dich in eine Gemeinde, wo nur 2 oder 3 sitzen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. But people will not like that. Aber Leute würden das nicht gerne machen. There is always a place called there for you. Aber es gibt immer einen Ort, wo du sein sollst. If you are traveling from one place to another, or if you want to move from one place to another, let your motive be Christ alone. Wenn du verreist, dann sollte dein Motiv Christus sein. You get it. You know, people travel because of education to England. Leute reisen, um zu studieren nach England. You know the meaning of that. It means death. Aber das bedeutet Tod. Amen. Amen. It means death. Why your motive is not Christ? Es bedeutet Tod, weil dein Motiv nicht Christus ist. It is only when your motive is Christ, your voice is Christ, that is life, spirit and life. Nur wenn der Motiv Christus ist, ist es auch Leben. You know, if you travel from here to England or London or America or go and study, because of your studies, you know, in the natural is so good. In der natürlichen Welt ist es gut, wenn du in Ausland gehst, um zu studieren. Amen. Amen. You make yourself a target for Satan to kill, to steal, and to destroy. Du machst dich so zu einer Zielscheibe für den Teufel. You know, your motive of going to places should be Christ alone. Life to be based on him. Der Motiv sollte immer Christus in allem sein. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, people here, they went to the wilderness. Leute sind zur Wüste in der Bibel gegangen. Amen. Amen. Why? To see Christ. Because of Christ. Um Christus zu sehen. Is somebody getting it? Mm. He was not in the palace. But in the wilderness. Er war nicht im Palast, so sondern in der Wüste. Amen. Amen. He was not in there. You know these big houses. So beautiful. You know, everywhere decorated with gold. He was not there, but wilderness. Er war in keinem Schloss oder einem Palast, sondern in der Wüste. No, not in the palace. You know, there's nothing to admire in the wilderness. Mm. The Christ is there. Is somebody getting it? Mm. Nothing to admire, but Christ is there. He's like this ministry. Amen. Mm. In der Wüste gibt es nichts Schönes anzuschauen, aber Christus war da. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. All scriptures given by inspiration of the Holy Spirit. God breathed into man and they write. God breathed into man and they write. Gott hat in den Menschen eingehaucht und sie haben geschrieben. The message I'm preaching here, they are coming from him. Was ich hier predige, kommt vom Heiligen Geist. Amen. Amen. The Holy Spirit interprets the Bible. Der Heilige Geist übersetzt die Bibel. The Bible is not with, you know, it's not private interpretation. Die Bibel ist nicht eine eigene oder private Übersetzung. With private interpretation, the Bible can never work for you. Mit deiner eigenen Übersetzung wird das niemals funktionieren. With man opinion, mit der menschlichen Meinung can never work for you. Kann das niemals funktionieren. Is somebody getting it? Well, we are in 2 Peter 1, verse 19 and 20. Amen. He says it is not with private interpretation, man's opinion. You know, people want you to accept their opinion. Leute wollen, dass du ihre Meinung akzeptierst. Aber wir brauchen die Meinung von anderen Menschen nicht. Amen. And I don't give people my opinion. Und ich gebe den Menschen auch nicht meine Meinung. What I receive from the Holy Ghost. Ich gebe ihnen, was ich vom Heiligen Geist empfange. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, Hebrew 4. Let me see what we have here. Amen. Hebrew 4. Praise the Lord. Halleluja. Hebräer 4. Hebräer 4, Vers 12. He said, for the word of God is quick. It is quick. Amen. Mm-hmm. And powerful. It is quick and powerful. Quick. To be quick means to be alive. Amen. Mm-hmm. It's not dead. It is alive. That's to be quick. Amen. And powerful and sharper than two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joint and marrow, and is a discerner of the thought and intent of the heart. Praise the Lord. There are a lot of things there. Amen. Mm-hmm. It's talking about the gospel of Christ. Amen. Es geht um das Evangelium von Christus. Talking about the gospel of Christ. The word of God is sharper. It's sharper than two-edged sword. Gottes Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. If it is been backed by the Holy Ghost. Wenn es unterstützt wird durch den Heiligen Geist. Amen. Amen. Without the Holy Ghost, the word of God is not sharp at all. Ohne Gottes Wort ist ohne den Heiligen Geist ist Gottes Wort nicht scharf. Praise the Lord. Halleluja. The Bible can only save you. The word in the Bible can only save you if it is being backed by the Holy Ghost. Das Wort in der Bibel kann dich nur unterstützen, wenn es durch den Heiligen Geist unterstützt wird. Example, religious teachers. Beispiel religiöse Lehrer. They read the Bible, not they study the Bible. Sie studieren die Bibel. But they don't see any spirit. Aber sie sehen den Geist they don't nicht. See any life in sie it. Sehen kein Leben darin. Amen. They don't see what you and me will see in sie it. Sie sehen nicht das, was du und ich darin sehen. Amen. Amen. They, for them it's just a novel, it's like a novel history. Roman. Amen. History book. Why? Because it is not backed by the Holy Ghost. Weil es nicht durch den Heiligen Geist unterstützt wird. Without the Holy Spirit, the Bible cannot save you. Ohne den Heiligen Geist kann die Bibel dich nicht retten. Christ's teaching was backed by the power of the Holy Ghost. Die Lehre von Jesus Christus wurde unterstützt durch den Heiligen Geist. In Luke 4, let's go to Luke 4 now. Amen. Lukas 4. Praise the Lord. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Luke 4. Luke 4, verse 18 and 19. Lukas 4, 18 und 19. Two, you will help us to reach out. Let me see. Okay, 18 and 19. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Freiheit zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen und zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Praise the Lord. Amen. The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. The Spirit of the Lord anointed Jesus to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to see at liberty, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Daddy, thank you. You know all this, what is here. If you don't understand it, you will miss God. Wenn wir das, was hier steht, nicht verstehen, dann werden wir Gott verpassen. You know, it's your, anytime I'm reading it. Wenn ich das lese, everywhere here is talking to me. Spricht das zu mir. The Spirit of the Lord is upon me, because he had anointed me to preach the gospel to the poor. You are to know the poor. Wir müssen die Armen kennen. Those the Bible called the poor. Die Bibel arm nennt. The poor. Die Armen. You know, it's not about money. Da geht's nicht um Geld. It's not about money. Da geht's nicht um Geld. Amen. Amen. It's not about those that don't have money at all. Es geht nicht um die kein Geld haben. He has sent me to heal the brokenhearted. It's not about, when people disappoint you. Oder wenn Leute dich enttäuschen. Amen. To preach deliverance to the captives. It's not about you are in prison. Oder dass du im Gefängnis bist. Amen. You can't be in prison and be free, more free than those outside. Du kannst im Gefängnis sein. Und freier sein als die Leute, die draußen sind. You can be in prison and be free, more free than those people that are in palace. Als die in Palast sind. That are walking up and that they can go to anywhere they like. But they are in bondage of Satan. Und sie sind in der Gefangenschaft des Teufels. And recovery of sight for the blind. It's not talking about those that are naturally blind. Es geht nicht um die natürlich blind sind. Amen. So, if you don't know the truth, you are blind. Wenn du die Wahrheit nicht kennst, dann bist du blind. If you cannot see the truth, you are blind. Wenn du die Wahrheit nicht sehen kannst, bist du blind. If you cannot choose Christ, believe Christ, you are blind. Amen. Amen. To set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Praise the Lord. Amen. Jesus was anointed by the Holy Ghost. Amen. Jesus war gesalbt vom Heiligen Geist. The scribes and the Pharisees were not anointed by the Holy Ghost, but by men. The scribes and the Pharisees were not anointed by the Holy Ghost. Die Schriftgelehrten und Pharisäer waren nicht gesalbt durch den Heiligen Geist. Ah, Daddy, thank you. You know, Jesus was anointed by the Holy Ghost. Jesus wurde gesalbt durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes. But the scribe and the Pharisee, they were not anointed by the Holy Ghost. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer waren nicht gesalbt durch den Heiligen Geist. They were anointed by men. Sie waren gesalbt durch Menschen. A lot of pastors today, preachers, they are anointed by men and not by the Holy Ghost. Viele Pastoren und Prediger sind somebody gesalbt durch Menschen und nicht durch den Heiligen Geist. It is impossible for the natural man to know them by their fruit. Es ist unmöglich, dass der natürliche Mensch sie durch die Frucht erkennt. You know, by their fruit, the Bible says you are going to know them. Die Bibel sagt, durch die Frucht wirst du sie erkennen. The natural man cannot know them by their fruit. Der natürliche Mensch kann sie durch die Frucht erkennen. And that's why they follow them. Deswegen folgen sie ihnen. Amen. The natural man are not those. Are not only those that are not saved. Sind nicht nur die, die errettet, die, die nicht errettet sind, sondern du kannst auch wiedergeboren sein und dennoch ein natürlicher Mensch sein. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. The natural man are not those that are not, you know, it's not only those that are not saved. Es sind nicht nur die, die nicht errettet sind. We know that they are natural people. Die sind natürlich normale Menschen. A lot are saved. Aber viele sind errettet, sind wiedergeboren. They have a new spirit, haben einen neuen Geist. But they are natural people. Aber es sind natürliche Menschen. Amen. Amen. Because of their mind. Wie ihren Gedanken. A renewed mind. Unerneute Gedanken. Natural mind. Natürliche make Gedanken. You a natural mind. Mach nicht zu einem natürlichen Menschen. Somebody get in it. Until the truth in your spirit come into your mind, you are a natural mind. Bis die Wahrheit, die in deinem Geist ist, in deine Seele kommt, bist du ein natürlicher Mensch. You love natural things. Du bist natürliche Dinge. You follow natural things. You take decisions naturally. Entscheidungen natürlich treffen. You value natural things. Natürliche Dinge wertschätzen. Your motive will be natural. Dein Motiv wird natürlich sein. It is impossible for the natural man to know them by their fruit. Dass diese Pastoren das wissen können, was Heiliger Geist sagt. Because if you just see their follower, they are natural people. Weil ihre Nachfolger sind natürliche Menschen. And that's why they are able to follow them. Und deswegen sind sie auch in der Lage, ihnen zu folgen. Amen. Amen. They are natural people. That is why they are able to follow them. Und deswegen können sie ihnen nachfolgen. Who are the natural people? Das sind die natürlichen Leute. They can't even be born again. Sie können selbst wiedergeboren werden. But their mind is not born again. Aber ihre Gedanken sind nicht wiedergeboren. You know, it's two born again. It's not one. Es sind zweimal müssen wir wiedergeboren sein. You know, you can't be born again. Du kannst wiedergeboren sein. Be a natural man. Und ein natürlicher Mensch sein. Until your mind is born again. Bis deine Gedanken neu sind. The Christ in your spirit come to your mind. Christus in deinem Geist, auch in deiner Seele ist. Sonst wirst du ein natürlicher Mensch bleiben. Natural things will control you. Und natürliche Sachen werden dich kontrollieren. Somebody got in it. Praise the Lord. Halleluja. Again, the natural people, who are they? Wir sind die natürlichen Menschen. They can't be born again. Sie können wiedergeboren sein. Their mind is not born again. Aber ihre Gedanken sind nicht wiedergeboren. Their mind is natural. Ihre Gedanken sind natürlich. You know, if your spirit is supernatural. Wenn dein Geist übernatürlich ist. Your mind is to be supernatural. Muss deine Gedanken auch übernatürlich allow sein. Allow the Christ in your mind to come to your. Allow this Christ in your spirit to come to your mind. Der Christus, der in deinem Geist ist, sollte auch in deiner Seele sein. A change in your spirit cannot help you. Until you have a change in your mind. Eine Veränderung in deinem Geist kann dir nicht helfen, erst wenn du eine Veränderung in deiner Seele hast. You know, until there is a change in your mind, you will live like Satan. Oder sonst wirst du wie der Teufel weiterleben. No, your spirit can be saved. Obwohl dein Geist errettet ist. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Until there is a change in your mind. Das ist, wenn es eine Veränderung in deinem Gedanken gibt. Until you allow Jesus to come into your mind. Zulassen, dass Jesus in deinen Gedanken ist. You will live like Satan. Du wirst wie der Teufel leben. You still love those things that you do before. Du wirst das lieben, was du vorher getan hast. Amen. Du wirst immer wieder zurückgehen. Because the mind in den Gedanken will work against you. Werden gegen dich arbeiten. Your mind will be fighting you. Werden dich angreifen. Obwohl dein Geist errettet ist. You know John 8, Jesus talks about knowing the truth. Johannes 8 spricht Jesus darüber, die Wahrheit zu erkennen. Praise the Lord. Halleluja. If you are born again, you have the truth in your spirit. Bist, hast du die Wahrheit in deinem Geist. Amen. Amen. You know Jesus talks about the truth. Jesus spricht über die Wahrheit. In John 8. In Johannes 8. He was talking about their mind. Er hat über ihre Gedanken gesprochen. Amen. Amen. You know, because he was talking to believers. Let weil us go zu Gläubigen gesprochen hat. John 8. Johannes 8. He was speaking to believers. Er hat zu Gläubigen gesprochen. Believe. Die Leute haben Amen. Schon geglaubt. Amen. That you believe. That you believe. Amen. Amen. That you are a believer. You know, your mind must be a believer, not your spirit. Not just your spirit alone. Denn du musst nicht nur im Geist gläubig sein, sondern auch in deiner Seele. John 8. Johannes 8. Look at it. From 30. From verse 30. As he spoke these words, many believe on him. You see it? Johannes 8, Vers 30. Many believe on him. Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Amen. They believed. They were believers. Sie haben geglaubt. They believe on him. As he spoke these words, many believe on him. Then Jesus said to those Jews which believe on him. Oh, Daddy, thank you. If you continue in my word, you have to continue. Du musst in seinem Wort weitermachen. It's not just a day job. Das ist nicht an einem Tag getan. There is continuation. Das muss, es geht weiter. To follow Christ. Christus zu folgen. It's not a born again, it's over. Ich bin wiedergeboren, es ist vorbei. You continue, it's a journey. Es ist eine Reise, es geht weiter. Then are you my disciples indeed. Indeed. Tatsächlich, in Wahrheit. And you shall know the truth. Then you shall know the truth. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Amen. And the truth shall make you free. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Though the truth is already in your spirit. Aber wenn die Wahrheit schon auch im Geist that ist. That truth must come to your mind. Die Wahrheit muss in eure Gedanken kommen. Then you have freedom. Dann habt ihr Freiheit. If this truth is remain in your spirit and never come to your mind, you are never free. Satan will work in your mind. Der Teufel wird in deinem Geist weiterhin arbeiten. Somebody getting it. Our mind, that middle part, have a lot to do. Unsere Gedanken sind sehr wichtig. You know, Jesus was not having a renewed mind. Jesus hatte keine unerneuten Gedanken. His bloodboard, you know, his board was so clean. Seine Tafel war sauber. Nothing was written on it. Da war nichts. No, it was not written. You know, we have a lot of things that have been written in our board. Wir haben vieles auf unserer Tafel. On our board, you know, that you know, you have to first of all clean it. Dass wir wegmachen before you can write on it. Bevor wir neu darauf schreiben and können. And that's why it takes time for religious people to come to Christ. Damit religiöse Leute zu Christus kommen. Because everything, you know, a lot of things have been written in their mind. Viele Sachen wurden in ihre Gedanken geschrieben. A lot of things have been written in their mind. Viele Sachen wurden gedankt und diese Dinge brauchen Bereinigung. Bevor Christus da reingeschrieben werden kann. Praise the Lord. Hallelujah. And that's if you just somebody that don't know anything about religion, about anything, if you just come, you see how you be getting it. It's more easier. For somebody that, you know, the body was have already been filled up. That's why if you are so deep in law to come to Christ. So wenn du tief im Gesetz warst oder tief in einer anderen Lehre warst, es ist nur Christus, der dich da rausholen kann. If you are so deep in Catholic, nur tief im der katholischen Kirche. If you are so deep in it, you know they have a lot of things have been poured into your mind. So viele Lehren in deinem Kopf sind. You know, you are so deep. You know, those things need to be cleaned before you can come to Christ. Die Sachen müssen bereinigt werden, bevor du zu Christus kommen kannst. You are to, until you get up, you reject those things. Was diese Dinge verweigern. Christ cannot, he cannot write anything in your heart. Es kann er nichts Neues in dein Herz schreiben. Amen. Until you come to him as you are. Wenn du zu ihm kommst, wie du bist. And you believe him. An ihn glaubst. Then he knocks. And raising those things out dann fängt of your er mind. An, diese Sachen aus seinem Kopf wegzuradieren. Amen. Amen. How do you, you know, it is not, let me clean those things, then let me take in Christ. Genau. Es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir können nicht erstmal selbst alles bereinigen und dann zu Jesus Christus kommen. You come to Christ. Sondern du kommst zu Christus und er nimmt es weg. Then he now put his own. Und dann ersetzt er das mit seiner Wahrheit. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You come to him as you are. Du kommst zu ihm, du bist. He erased those things. Und that's his job. Amen. Amen. You believe him. Believe him. People believe him. Don't think he take this, the one to take them out by himself, not you. Nicht du. You cannot take them out. Du kannst es selbst nicht wegradieren. Praise the Lord. Hallelujah. Until the truth in your spirit come to your mind, you are not free. Erst wenn die Wahrheit in deinem Geist in deine Seele kommt, bist du frei. To know those that are anointed, die zu kennen, the Holy Spirit, die gesalbt sind durch den Heiligen Geist oder durch Menschen. Praise the Lord. Halleluja. Until you know what Christ called the truth. Wenn du das weißt, was Christus die Wahrheit nennt. Amen. Amen. You cannot know them. Kannst du das nicht erkennen? Amen. Amen. You know, 99.9 is not 100. 99%. 80% is not 100. 80% sind nicht 100. 50 is not 100. Und 50 sind auch nicht 100. Amen. Amen. Until you know what Christ called the truth, you can never know those that are anointed by the Holy Ghost. Erst wenn du das weißt, was, was Christus die Wahrheit nennt, wirst du auch erkennen, wer gesalbt ist durch Christus. And the Bible called what Christ called the truth a mystery. Die Bibel nennt das, was Christus die Wahrheit nennt, ein Geheimnis. He called it a mystery. What Christ called the truth. Was Christus die Wahrheit nennt. And that's why a mystery is something that is hidden. Ein Geheimnis ist etwas, was verborgen ist. That you cannot see with your natural eye. Mit deinen natürlichen Augen. You cannot feel with your natural feeling. Mit deinen natürlichen Gefühlen. You cannot hear with your natural ears. Du kannst mit deinen Ohren nicht hören. That's why Jesus we say sometimes, you know, some you know we say those that have ears to hear, let them hear. Jesus, die die Ohren haben sollen hören. Because a mystery is what you cannot hear with your natural ears. Denn ein Geheimnis ist etwas, was du nicht hören kannst. You need a your spiritual ears. Geistliche Ohren, um das zu hören. The spiritual ears to hear geistliche Ohren, um das the natural ear cannot hear it. Das natürliche Ohr kann das nicht hören. It cannot understand it. Kann es nicht verstehen. Is somebody getting it? Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. In Mark 4:11. Markus 4, Vers 11. Mark 4:11. Praise the Lord. Hallelujah. Susie, you will help us to read verse 11. Mark 4, verse 11. Und sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. And he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. But unto them that are without, all these things are done in parables. There are three parts. Es gibt drei Teile. Because of the Old Testament. In dem Alten Testament. Amen. Amen. There are those without. There are those without. Es gibt die ohne. There are those that are born again. Die they might be born again. Wiedergeboren sind. But they are under law. Aber unter dem Gesetz. Amen. Leben. The mystery is hidden for them. Das Geheimnis ist für sie verborgen worden. Those that are not born again. Die, die nicht wiedergeboren sind. That are not saved at all. Die nicht errettet sind. It is hidden from them. Vor denen ist es verheimlicht. But those that are under law. Aber die, die im Gesetz sind. It is hidden for them. They cannot see it. Es ist verborgen. Until they embrace grace. Bis sie die Gnade empfangen, dann können sie es sehen. But to those that are now of Christ. Für uns, die wir in Christus sind. That are under grace, die in Gnade sind. It is for you right now. Es ist für uns. And that's why you can understand him. Deswegen können wir ihn verstehen. And he said unto them, unto you it is given to know the mystery. Unto you. Euch ist es gegeben. Unto you. It is given to know. Das Geheimnis zu kennen. The mystery of the kingdom of. It is given to know the truth. Es ist euch gegeben, die Wahrheit zu kennen. To know the truth is not with the natural mind. Nicht mit dem natürlichen Verstand. Amen. And that's why when you are speaking, it doesn't make any sense. Wenn du sprichst, dann macht es manchmal keinen Sinn. He said the gospel for them, the gospel is foolishness. Weil für sie ist das Evangelium because of the natural mind. Wegen natürlichen Verstand. The Bible is not written to the natural mind. Die Bibel ist nicht zum natürlichen Verstand geschrieben. You can never understand it. Du wirst es so nicht verstehen können. First Corinthians 2. Amen. Amen. Verse 12. He said, "As seeing they may see and not perceive." They can read what is written there, but they cannot perceive. Sie können lesen, was da steht, aber sie können es nicht erkennen. And they can hear Hear and hear it, they can hear. They can hear your voice. Die können you're preaching the message to them. Du predigst zu ihnen. But they are not hearing with aber sie hören es nicht. Ears. Mit deinen geistlichen Ohren. Because they don't have the spiritual ears. Weil sie geistlichen Ohren nicht haben, noch Amen. Nicht haben. The spiritual ears die geistlichen Ohren need to be opened. Müssen geöffnet werden. Praise the Lord. Halleluja. He said, "I hear it; they may hear and not understand, least at any time. You know they can hear, but they cannot understand. Sie können hören, aber nicht verstehen. How can blessing others mean victory for you? Wie kann es sein, dass wenn du andere segnest, dass das ein Segen für dich ist? The Bible says it is more blessed to give than to receive. Wie gesagt, geben ist seliger als nehmen. How is that possible? Wie ist das möglich? Amen. To bless." Who you bless in the natural world, who you bless receive. In der natürlichen Welt. For you is minus. Die Person, die man segnet, die ist gesegnet. In the natural world, for you is minus. Es ist für dich ein Minus. But the Bible says for you sagt, für dich, it is more blessed. Es ist gesegneter. Because that seed. Weil dieser Same. You sow it. You know when you sow a seed of corn. Wenn du einen Samen siehst. And when it is the time of harvest, it's no longer one seed. Es ist nicht mehr ein Samen. Amen. It is no longer one seed. Das ist nicht mehr einer. We know the corn. How many seeds is in one bunch of corn? Amen. How many? So many. Amen. Amen. Praise the Lord. Frucht entsteht aus einem Samen. God children never give anything for nothing. Kinder Gottes geben nichts vergeblich. Oh, Daddy, thank you. Praise the Lord. Jesus did not die for nothing. Jesus ist nicht vergeblich gestorben. You know that. Amen. He did not die for nothing. Er ist nicht vergeblich He gestorben. Did not give his life for nothing. Er hat sein Leben nicht vergeblich gegeben. But for you and me. Er für dich und für mich. We are his gain today. Wir sind sein Gewinn. We are his victory today. Wir sind sein Sieg heute. Are you getting it? That we are now God children is a victory for him. Dass wir heute Kinder Gottes heißen dürfen, ist sein Erfolg. His work is not in vain. Seine Arbeit war nicht umsonst. He did not work in vain. Er hat nicht umsonst He did gearbeitet. Not give himself up in vain. Er hat sich nicht umsonst geopfert. He did not die in vain. Er ist nicht umsonst gestorben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Without the Holy Spirit, you cannot know the mystery. Ohne den Heiligen Geist kannst du das Geheimnis nicht erkennen. Amen. Amen. You know, there are people that are just afraid. They just keep on rejecting the Holy Spirit. Es gibt Leute, die den Heiligen Geist immer wieder verweigern. They don't want the Holy Spirit. Die wollen den Heiligen Geist Amen. Nicht. Amen. You know, in Acts 19, let us go to Acts 19. Apostelgeschichte 19. Acts 19. Amen. They just believe that once you are born again, it's all. Ich glaube, wenn du wiedergeboren bist, ist alles. They don't want to talk about the Holy Spirit. Sie wollen meinen Heiligen Geist sprechen. They don't want to preach about. They don't need them. They don't believe. They don't need the message. Sie glauben, sie meinen, sie glauben die Botschaft nicht, aber du bist ein Lügner. Amen. If Jesus need the Holy Spirit, wenn Jesus den Heiligen Geist braucht, dann brauchst du den Heiligen Geist. Amen. Amen. He said the Spirit of the Lord is on me. Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt. Praise the Lord. Halleluja. In Acts 19, from verse 1. Apostelgeschichte 19. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, perhaps he passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples. You see it. He found certain disciples. Er hat einige Jünger gefunden. These people were already disciples. Diese Leute waren schon Jünger. It means they are born again. Sie sind wiedergeboren. Amen. But they don't have something. Aber es gibt eine Sache, die ihnen fehlt, eine Sache, die sie nicht haben. He said unto them, have you received the Holy Ghost since you believe? You see it? Praise the Lord. Hallelujah. And they said unto him, we have not so much heard whether there be any Holy Ghost. It sounds like today's people. Das hört sich an wie Leute von heute. We have not so much heard if there be any Holy Ghost. Wir kennen den Heiligen Geist nicht. Amen. And he said unto them, unto what then were you baptized? And they said unto John the Baptist. That's salvation. Amen. Amen. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him, which should come after him. that is on Christ Jesus. Verse 5. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul laid his hands upon them, the Holy Ghost came upon them, and they spake with tongues and prophesied. And all men were about 12. And they went to, do you see it? Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you read here, I don't know how people can just keep on rejecting the power of the Holy Spirit. Ich weiß nicht, wie Leute immer wieder die Kraft des Heiligen Geistes verweigern wollen. 1. Korinther 14. Amen. Go to 1 Corinthians 14. I don't know how people can, you know, can just continue to reject. Die Leute immer wieder den Heiligen Geist verweigern wollen. 13. 1. Korinther 14. 14. Look at verse 39. He said, wherefore, brethren, covet to prophesy, and forbid not to speak with tongues. Don't forbid to speak with tongues. Das Reden in Sprachen verhindert nicht. In verse... Sanse, can you help us to read it? No. Because I know you are not there yet. 14 what? 14, 39. Also ihr Brüder, strebt danach zu weissagen und das Reich und das Reden in Sprachen behindert nicht. Praise the Lord. Hallelujah. And verse 18, can you help us to read verse 18 too? Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Amen. You know, Paul said, be like me. Paul sagt, seid wie ich. You know, he said, be like me. Seid wie ich. Amen. I thank my God that I speak with tongues more than you all. Ich danke Gott, dass ich mehr in fremden Zungen spreche als ihr alle zusammen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And here it talks a lot about tongues. Please read it at home. Jetzt ist das bitte zu Hause durch. 1 Corinthians 14. 1. Korinther 14. Don't read the book 14. Amen. Amen. Please read it at home. 1. Korinther 14. 1. Korinther 14. You know, if you are speaking in tongues, you are the one speaking. Wenn du in fremden Zungen betest, bist du derjenige, der betet. Amen. Amen. And that is why you can stop. That is why you can start. Deswegen kannst du aufhören und wieder anfangen. And you know, that spirit does not control you. Dieser Geist kontrolliert Amen. Dich nicht. Praise the Lord. Amen. Please read it at home because of time. Amen. Cannot go through it. Amen. Without the Holy Spirit, you cannot know the mystery. Ohne den Heiligen Geist kannst du das Geheimnis nicht kennen. You know, Jesus in John 16. You know, that very place is very popular, especially to us here. Amen. Amen. John 16. Johannes 16. John 14, John 16. Johannes 14. You know, Jesus, you know, he introduced the Holy Spirit. Er hat uns den Heiligen Geist vorgestellt. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. John 14, John 16. Johannes 14, Johannes 16. Look at John 14. Let us start from there. From verse 15. If you love me, keep my commandments. His commandment is to choose him, to believe him. Sein Gebot bedeutet, an ihn zu glauben. Amen. His commandment is not, thou shalt not kill, thou shalt not lie. Es geht nicht um die 10 Gebote. Amen. His commandment is to believe him, is to choose him. Warum ist sich für ihn zu entscheiden, ihn zu lieben? Your mind to be full of him. Dass unsere Gedanken voll sind von ihm. To consider him before you do anything. Über ihn nachzudenken, bevor wir uns entscheiden. Consider him before you take any decision. Bevor wir irgendeine Entscheidung treffen. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Not for some time, nicht forever. Für eine Zeit, sondern für immer. If you choose me, wenn du dich für mich entscheidest, wenn du dich für mein Blut entscheidest, wird mein Blut euch reinigen. The contaminated body, that my blood will wash it. Mein Blut wird das that your body, wird dein Körper reinigen, damit der Heilige Geist darin leben kann. Amen. Amen. And that's why the blood of Christ is very important. Deswegen ist das Blut von Christus sehr wichtig. Without the blood of Christ, ohne sein Blut the Holy Spirit cannot live, kann der Heilige Geist nicht in uns leben für immer. Vers 17. Even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive. The world cannot receive die Welt the spirit of truth, kann den like Geist der Wahrheit nicht empfangen. It's only those that are saved that can receive it. Nur die, die errettet sind, können ihn empfangen. That's why conversion is different from baptism. To be converted. That is to salvation. Errettung is different from baptism. Ist anders als die Taufe des Heiligen Geistes. Are you getting it? He said, even the spirit of truth, whom the world cannot receive. You cannot receive the Holy Ghost without being first born again. Du kannst den Heiligen Geist nicht empfangen, ohne wiedergeboren zu sein. The world cannot receive him. Die Welt kann ihn nicht empfangen. Amen. Amen. It is born again before baptism. Erst wiedergeboren sein und dann die Taufe des Heiligen Geistes. Even the spirit of truth whom the world cannot receive, because it sees him not, neither knoweth him. It's not in him. But you know him, for he dwelleth with you and shall be in you. Praise the Lord. Hallelujah. Hosea. Amen. Amen. Then in verse 18, to help us to read verse 18, shout. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Komm zu mir. I will not leave you comfortless. I will come to you. My spirit coming to you is me coming mein Geist, to you. Der zu euch kommt, bin ich, der zu euch kommt. I will not leave you comfortless. Ich werde euch nicht trostlos zurücklassen. Christ spirit, the Holy Spirit is Heilige Geist ist Christus selbst. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 26. It's about the comforter, which the Holy Ghost. Which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. He shall teach you all things. That's another again. Amen. Mm-hmm. Teach you all things and bring all things to your remembrance. Whatsoever I have said unto you. The Holy Spirit will now help you to know that it's not what you hear that you understand. Der Heilige Geist wird euch helfen, dass nicht das, was ihr hört, sollt ihr verstehen. You can hear something and not understand another thing. Du kannst etwas hören und etwas und es falsch verstehen. Praise the Lord. Halleluja. In John 16, look at John 16. Johannes 16. You know, here is very common to us. Diese Stelle kennen wir gut. Jesus introducing the Holy Spirit. Jesus stellt uns den Heiligen Geist vor. You know, if the Holy Spirit is not important, he will not introduce wenn der Heilige Geist nicht wichtig wäre, hätte er ihn uns nicht vorgestellt. The those that want to reject him. Die Leute, die ihn verweigern wollen. I don't know how you can believe Christ without the Holy ich weiß nicht, wie du an Christus glauben kannst ohne den Heiligen Geist. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Proverbs 7. Vers 7. Or from verse 5, from verse 5 better. But now I go my way to him that sent me, was preparing to go. You see there? Preparing vorbereitet to go. Oh, Daddy. And none of you asked me, whither goest thou? But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart. Nevertheless, I tell you the truth, it is expended for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Amen. Amen. Christ is the provider. Christus ist der Versorger. The provider of the Comforter. Versorger. Amen. Der das vom Beispiel. And when he is come, he will reprove the world of sin. You know, those people that you know keep on rejecting the Holy Spirit. Die Leute, die den Heiligen Geist schon verweigern. Ask them, there is sin. Frag sie mal, was die wirkliche Sünde ist. What is the meaning of sin? Was ist die Bedeutung von Sünde? They will tell you, don't lie, don't steal. Sie werden sagen, nicht lügen, nicht stehlen. That is not the real sin. Was ist nicht die wirkliche Sünde? The real sin is not believing Christ. Die wirkliche Sünde ist nicht an Christus zu glauben. Amen. That is what God calls sin. Das ist das, was Gott Sünde nennt. You know, God is not going to ask you, did you fornicate? Gott wird dich nicht fragen, hast du Unzucht begangen, hast du gelogen? But did you believe Jesus? Dann hast du an Jesus geglaubt. Praise the Lord. Hallelujah. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Of sin, because they believe not on me. Of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. Of judgment, because the prince of this world is judged. I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Habit, when he, the Spirit of truth, is come, he will reveal all truth. You know, how can you reject the Holy Spirit and believe the truth? Wie kannst du den Heiligen Geist verweigern, aber an die Wahrheit glauben? It's not possible. Das geht nicht. Praise the Lord. Hallelujah. You cannot know Christ. Du kannst Christus nicht erkennen. Christ's truth. Amen. Amen. You cannot know Christ's truth. Du kannst die Wahrheit and you cannot know those that are anointed. Und die erkennen, die gesalbt sind. Those that are anointed by men or by the Holy Ghost. Durch Menschen oder den Heiligen Geist. Amen. Amen. Without the Holy Spirit. Ohne den Heiligen Geist. The Pharisees and scribes. Die Pharisäer und Schriftgelehrten. They were without the Holy Spirit. Sie waren ohne den Heiligen Geist. They could not believe Jesus. Sie konnten nicht an Jesus glauben. You need the Holy Spirit to believe Jesus. Du brauchst den Heiligen Geist, um an Jesus zu glauben. Amen. Amen. Without the Holy Ghost, you cannot believe. Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht glauben. That's why Jesus said, "Without him, you can never be saved." Sagt Jesus, ohne ihn kannst du nicht errettet sein. Because without belief, it is by believing we receive. Durch Glauben empfangen wir. Amen. Amen. Under law, you are without the Holy Spirit. Im Gesetz bist du ohne den Heiligen Geist. You can't even be speaking in tongues. Du kannst sogar in fremden Zungen reden. Under law, you are without the Holy Spirit. Bist du ohne den Heiligen Geist. Though you speak with tongues. Obwohl du in fremden Zungen betest. Amen. You know 1 Corinthians 13. 1. Korinther 13. Under law, you are without the Holy Spirit. Im Gesetz bist du ohne den Heiligen Geist. You can't even be speaking in tongues. Du kannst sogar in fremden Zungen beten. But it is not backed by the Holy Ghost. Aber der Heilige Geist steht nicht dahinter. Your speaking in tongues is to be backed by the Holy Ghost. Dein fremden Zungen sprechen muss vom Heiligen Geist unterstützt werden. Then it is powerful. Dann ist es kraftvoll. If you are speaking in tongues and it's not backed by the Holy Ghost, you are like a sounding. Call it, you know, 1 Corinthians, call it sounding something. Let's go there. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 1 Corinthians 13. 1 Korinther 13. Though I speak with the tongues of men and of angels, and I have not charity. Amen. 1 Corinthians 13:1. 1 Korinther 13:1. I am. You know, if I speak in tongues, not bound by the Holy Ghost. Wenn ich in fremden Zungen bete, ohne den Heiligen Geist. I am become a sounding brass or a tingling cymbal. Bin ich einfach nur wie ein Instrument, ein leeres Instrument. Jenny, can you help us to read verse 1? Und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. You know they can speak in tongues. Even they can even speak in tongues more than you. Sie können länger those in love. In fremden Zungen sprechen. But he said, "I am just making noise." Aber sie machen einfach nur Lärm. Because they refuse to submit to the Holy Spirit. Weil sie sich weigern, sich dem Heiligen Geist they refuse to submit to Christ. Sich Christus hinzugeben. You know they are not being backed by the power of the Holy Ghost. Sie werden nicht durch die Kraft des Heiligen Geistes unterstützt. Without, he said, and have no charity. Charity is God kind of love. Es geht um Gottes Liebe. God kind of love that is backed by the power of the Holy Ghost. Die durch die Kraft des Heiligen Geistes unterstützt wird. God kind of love. Gottes Liebe. That is backed by the power of the Holy Ghost. That's charity. Und der Schutz wird durch die Liebe Gottes. Praise the Lord. Halleluja. And you know, Christ's teaching was backed by the power of the Holy Ghost. Die Lehre von Christus war unterstützt durch den Heiligen Geist. Amen. Jesus teaching. Die Lehre von Christus und die Lehren war nicht gleich. Mark 1. Go to Mark 1. Markus 1. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, when people are speaking, you know, but you just know that this is coming from God. It's not the shouting. Weißt du, dass es von Gott kommt und nicht das Schreien. Amen. Amen. You know, some people can shout very Leute schreien beim Predigen. They can jump very well. Können springen. And they are sweating. Und sie schwitzen. Just rushing out for nothing. Überall schwitzen sie. They can shout and jump and you know you can just see them. You know that is you know that's not. Jesus did not say you shall know them by their jumping. Aber Jesus hat nicht gesagt, du wirst sie durch ihr Schreien oder durch ihr Tanzen oder durch ihre Stimme erkennen, sondern durch Gottes Frucht wirst du sie erkennen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Markus 1. You know, when they are shouting, everybody shouting. You know, the church shouting too. Hey, Peter, all of them, I just, what are they doing? You know, it's like a man, he said, in the minimum, and do this for everybody just shouted, hey, praise the Lord. They did not even hear what he said. We're just talking about children, what do you call it? Songs, or... Auch die Leute verstehen noch nicht mehr, was diese Pastoren sagen, aber schreien einfach trotzdem mit, weil es gerade passt. It's like my, you know... Let me say this, my mother. Die meine Mutter. We want to pray. We are gathering together. Morning prayer. Versammelt morgens. You know, morning prayer in Nigeria is. Weil morgens betet man immer zusammen als Familie. The family. Everybody come together. Alle kommen zusammen und beten. You know, as we are sitting down. Wir saßen alle zusammen. Morning devotion. My brother said, "Come and see America, mother." And that is not God's song. Und mein Bruder hat angefangen, irgendein sinnloses Lied zu singen, um zu gucken, ob meine Mutter das versteht und einfach mitsingt. And my mother did not understand. My mother started saying, ja, ja, ja, komm. Then my sister said, what are you singing? My mother said, is it not a gospel? I didn't just take her to. Meine Mutter war natürlich direkt drin, hat mitgetanzt, mitgesungen. Und meine Schwester hat dann gesagt, was soll das, hör auf damit, sie zu veräppeln, weil sie halt das nicht versteht und direkt denkt, das ist einfach ein Gotteslied, weil es sich auch so anhört, vom Rhythmus her. Praise the Lord. Halleluja. You see, that's what some people do in the church. Was machen ein paar Leute in der Kirche? You know, the motivational message. Das ist eine Motivation. Preaching, shouting, jumping. We want to motivate. It's not motivation. Just tell them the truth. Sag ihnen die Wahrheit. It's the truth that free you, das ist die Wahrheit, die dich frei macht, nicht Motivation. Amen. Amen. Jesus did not tell John what will motivate him. Jesus hat nicht Johannes etwas gesagt, was ihn motivieren wird, als er im Gefängnis when war. He sent the disciples to als er die Jünger Jesus. Zu Jesus geschickt Jesus hat. Jesus directed, referred John to the truth. To the Jesus gospel, hat to the Johannes zur Schrift verwiesen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. In Mark 1, verse 22 and 28. Tania will help us to read. 22 and 28. Markus 1. 22 und 28. Und sie erstaunen über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und, wie, und nicht wie die Schriftgelehrten. Hm. Das 28. Mhm. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich sogar in das ganze umliegende Gebiet von Galiläa. Praise the Lord. Mhm. Then verse 27. Help us to read 27. Und wir erstaunen alle, so dass sie sich untereinander fragten und sprachen, was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Praise the Lord. Amen. Amen. Verse 22. And they were astonished at his doctrine, for he taught them as one that had authority, and not as the scribes. His teaching was with authority. Seine Lehre war mit Vollmacht. It was not shouting. Es war nicht einfach nur schreien. It was not jumping. Oder springen. With authority. Mit Vollmacht. With the Holy Ghost back in it. Der Heilige Geist, der es unterstützt hat. Praise the Lord. Halleluja. And in verse, look at verse 27, you don't beg demons to go. Und Vers 27. You command with authority, you command them to go. Du bittest nicht, dass Dämonen gehen, sondern du befehlst ihnen zu gehen. Amen. And then we are all amazed in so much, verse 27, that they question among themselves, saying, what thing is this? What new doctrine is this? For with authority commanded he even the unclean spirit, and they do the heal. Praise the Lord. Hallelujah. If the word, you know, the command that you give to the Holy Spirit, it is not the command you give, you use to command the unclean spirit. If it is not backed by the Holy Spirit, they will not obey. Wenn diese Dämonen nicht mit der Kraft des Heiligen Geistes verweigerst, werden sie dir nicht gehorchen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. It is not by shouting. Nicht, indem man schreit. Amen. The Holy Spirit now make it to be a command. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass das, was du sagst, ein Befehl ist. Amen. Amen. Number 6. Here in number 5, that the Holy Spirit filled believers. And now number 6. Wir haben über den fünften Punkt gesprochen, dass der Heilige Geist uns Kinder Gottes füllt. The Spirit helps us to understand. Und der sechste Punkt ist, dass der Heilige Geist uns hilft, die Schrift zu verstehen. Praise the Lord. Halleluja. The Spirit, the Holy Spirit helps us to understand the Scripture. Hilft uns, die Schrift zu verstehen. Amen. Amen. There are a lot of things to be learned here. Amen. Viele Dinge, die wir da lernen. A lot of things that the Lord wants us to learn here. Viele Dinge, der Herr uns beibringt. The Spirit helps us to understand. Der Geist hilft uns, die Schrift zu verstehen. Without the Holy Spirit, you can never understand the Scripture. Kannst du die Schrift nicht verstehen? He said, no one can understand the things of God except by the Spirit of God. Kann die Dinge Gottes verstehen, außer durch den Geist Gottes. Praise the Lord. Hallelujah. You know, people don't want to see it as the Spirit of God. Leute wollen sich als den Geist Gottes sehen. Amen. They don't want to see it as the Spirit of God. Als den Geist Gottes. Without the Holy Spirit, you cannot understand the things of God. Aber ohne den Heiligen Geist kannst du die Dinge Gottes nicht verstehen. 1 Corinthians 2, verse 19 and 14. Amen. 1. Korinther 2. Amen. Praise the Lord. 1 Corinthians 4. You know it already. But for those that do not know it, then let us go. Amen. Amen. I know you know it. 1 Corinthians 2. 1. Korinther 2. Verse 9 and 14. 9 und 14. Jenny, help us to read 9. Susie, help us to read 14. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Auge gehört und kein Menschen ins Herz gekommen ist, auf wen bereitet hat die Leben. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. So they help us to return. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Praise the Lord. Hallelujah. But as it is written, I have not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him. Oh, Daddy. A lot of things for us that love him. A lot. There are so many. Amen. Viele Dinge für die ihn lieben. Für die, die ihn lieben. His kind of peace, his kind of joy. Sein Frieden, seine Freude. Amen. Amen. In the midst of nothing, you are so. Von nichts. You are so happy. Haben wir so viel Freude. Amen. Amen. But God has revealed them unto us by the Spirit. By the Spirit, by the Holy Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of man, save the Spirit of man, which is in him? That's why if you are praying the Spirit, so wenn du im Geist betest, your Spirit sees all things. Seht dein Geist alles. You know, you can only pray for things that your mind knows if you are praying in your language. Wenn du auf deiner Sprache betest, wirst du nur für die Sachen beten können, die du weißt. But if you are praying in tongues, wenn du in fremden Zungen betest, you are praying for those things that you have not even heard of. Von denen du nicht gehört hast. Things that are happening that you cannot see with your five senses. Die du mit deinen fünf Sinnen nicht sehen kannst. That you have not heard, you know, you have not, you know, there are a lot of, and there are more than the things that you hear. Mehr als das, was du hörst und siehst. Can you get it? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. For what man knoweth the things of a man? Nothing knoweth the things of a man except his spirit. It's only my spirit that knows things. Nur der menschliche Geist. Save the spirit of man, which is in him. Even so, the things of God knoweth no man but the spirit of God. Praise the Lord. Hallelujah. If you are praying in the spirit, your spirit, the part of you that is saved, that is Christ himself, is praying. For you, ist der Teil, der wiedergeboren ist, gerade betet. For whatever it is outside there, of praying for you everywhere. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We have weapon. Wir haben eine Waffe. We have something. Amen. Etwas. Jesus did not leave us empty. Jesus hat uns nicht leer zurückgelassen. We have him. We still have him. Wir haben ihn. Now we have not received the spirit of this world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given unto us of God. Which things also we speak not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. It's not all spiritual things that are of Christ. Nicht alle geistlichen Dinge sind von Christus. Satan is also a spirit. Der Teufel ist auch ein Geist. Amen. Amen. So to be spiritual does not mean you are geistlich gesinnt zu sein heißt nicht von Christus Amen. Zu sein. A lot of spirit things, they are from coming from demons. Viele geistliche Sachen kommen von Dämonen. Amen. You know, to be spiritual does not mean you are from Christ. Geistlich zu sein heißt nicht von Christus zu sein. That you believe in spiritual does not mean you are dass du in die geistliche Welt glaubst, heißt nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Amen. But the carnal man deceives not the things of the Spirit of God. The carnal mind. Der natürliche Mensch. Carnal man. You know, if your mind is carnal. Wenn deine Gedanken natürlich sind. Allow Christ to come there. Müssen wir zulassen, dass Christus and erase that carnality. Und damit er diese Fleischigkeit wegnimmt und seinen Geist einsetzt. Amen. Amen. For they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things. Yes, he himself is judge of no man. Praise the Lord. Hallelujah. But who have known the mind of the Lord that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Have the mind of Christ. Wir haben den Sinn des Christus. Amen. Amen. Allow Christ to be in your mind. Lass du das Christus in deinen Gedanken. If he is already in your spirit, allow him to come to your mind. Wenn er in deinem Geist ist, lass du es ja auch in deiner Seele. And that is what is called renewing of the mind. Und das ist die Gedankenerneuerung. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The time, okay. There are people who know a lot about viele, die viel. Es gibt viele Leute. Nee, es gibt Leute, die viel über die Bibel wissen. And they know. And they don't know God. Sie kennen Gott nicht. But they know a lot of things in the Bible. Aber sie wissen viel. But they don't know God. They don't know Christ. In der Bibel. Aber sie kennen Christus nicht. Amen. They know and they can quote the Bible. They can be able to teach. Without even looking at it. They'll just be quoting it. I cannot do that. I have to look at it. Ohne reinzugucken, können sie alles zitieren. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Without Jesus, I can do nothing. Ohne Jesus kann ich aber nichts Amen. Tun. Amen. And that's why I'm qualified. Und deswegen bin ich qualifiziert, weil ich mich vollkommen auf ihn verlasse. Not depend on my knowledge. Und nicht auf mein Wissen. The natural knowledge. Auf die I don't have it at all. Das habe ich nicht. Amen. Amen. And they quote the most, these people. They quote the most. Und diese Leute zitieren am meisten. They can quote the Bible from Genesis to Revelation, even without opening the Bible. Von Anfang bis Ende können sie alles zitieren. Amen. I've seen them on television. They are just against it. Oft is this, my God? Im Fernseher. Und verwundert okay. über ihren Verstand. Which type of bread is this? Hey! Praise the Lord. Halleluja. I depend on Christ. Ich verlasse mich auf Christus. Amen. You depend on him. Ich verlasse mich without auf ihn. Him, I can do nothing. Weil ohne ihn kann ich nichts tun. I'm zero without ich bin him. Niemand, nichts ohne ihn. And my children here, they don't pass without him. Und meine Kinder hier sind, können auch nichts ohne ihn. You know, some can prove to you that God doesn't exist from the Bible. Leute können ihr durch die Bibel beweisen, dass Gott nicht existiert. There's nothing that they cannot prove to you from the Bible. Es gibt nichts, was sie dir nicht durch die Bibel beweisen können. They can argue a lot. Sie können viel diskutieren. They think the Bible is flesh and blood. Sie denken, die Bibel ist Fleisch und Blut. That you can just understand it with your natural mind. Dass du es mit deinem natürlichen Verstand einfach begreifen kannst. All you need to do is just compare the pages to pages. Einfach Sachen vergleichen Amen. Miteinander. That's not the Bible. Das ist nicht die Bibel. You know anybody can do that. Das kann jeder. Amen. You know the natural man can do that. Der natürliche Mensch kann you das. You don't need Christ to, be, to compare the Bible to Bible. Um Sachen miteinander just zu vergleichen. Just read it, study it. You can compare it. You can see this here and go to the other du kannst side. Das lesen, dann auf der anderen Seite die Antwort dafür finden, Sachen vergleichen, dir Zeit dafür nehmen. Aber dafür brauchst du Jesus nicht. And me, when you know, you know, when you don't even spend time on it, the Holy Spirit revealing things to you. That is there. That's aber what I mean. Ich meine, wenn du noch nicht mal Zeit damit verbringst, aber der Heilige Geist einfach zu dir spricht und du das, was er dir sagt, in seinem Wort aber findest. You know, people don't know how I studied the Bible. Leute wissen nicht, wie ich If you know how I studied the Bible, you don't even believe me. Wenn ich euch das erzählen würde, würden mir Leute das gar nicht glauben. I just go there when the Lord. It's not, it's not the most I must read it today. Mich leitet. Ich muss nicht jeden Tag da reingehen. It's not a must, I must read it 2 days. Oder alle zwei Tage. But 24/7, he never leave my mind. Auf 24/7 ist er in meinen Gedanken. Amen. Amen. I don't know if somebody's getting it. You know, Satan will want to condemn you if you don't even read it. Wenn du das nicht liest. You know, Jesus did not give them Bible to read. Jesus hat ihnen keine Bibel gegeben, die sie lesen sollen. He did not give them Bible to read. Er hat ihnen keine Bibel gelesen. Er hat einfach zu ihnen gesprochen. Amen. Don't allow Satan to condemn you. Lass nicht zu, dass der Teufel dich verurteilt. Amen. If you have time, if you let the Spirit direct. Lass zu, dass der Geist dich leitet. Amen. Amen. Don't make it to be under law. Lass nicht zu, dass es ein Gesetz wird. And don't condemn yourself if you cannot even go there. Verurteile dich nicht, wenn du nicht reingehst. Just thank him for accepting somebody like dass you. Jemand wie dich akzeptiert hat, time for him. Der nicht mal Zeit hat. Praise the Lord. Amen. You know, those people, they think the Bible is flesh and blood. Die Leute denken, dass die Bibel Fleisch und Blut ist. They think they can understand the Bible with their natural dass mind. Dass sie die Bibel verstehen können mit ihrem Verstand. Or they believe that all you need is just be educated. Du musst einfach nur gebildet sein. And be able to read it. Lesen können. And have time for it. Analysieren können. Lesen können. It is not have time for it. It's submit to the Holy Spirit. Aber submit es geht to nicht Christ. Um Zeit oder Analysefähigkeit, sondern es geht darum, dass du dich dem Heiligen Geist hingibst. A lot have time to read it. They read and read and read, but they never submit to Christ. Aber sie geben sich dem Heiligen Geist nicht hin. You know, there's a place he said they are always learning, but they are never able to come to the truth. Es gibt ein Bibelvers, der sagt, immer wieder lernen sie, aber sie kommen nicht zur Wahrheit. Praise the Lord. Halleluja. The Bible is not a natural book. Bibel ist kein natürliches Buch. Then it's not about reading, it's about meditation. Es geht nicht ums Lesen, meditation. Sondern übers Nachsinnen. Meditating. Darüber nachsinnen. You know Joshua, you know, you still know. They said this book of the law shall not depart. Now it's called the truth. The truth shall not depart from you. Soll nicht von eurem Amen. Meditate Herzen on it. Weichen, sondern ihr sollt darüber nachsinnen, Tag und Nacht. Amen. Amen. He did not say read it, he said meditate. Nicht nur lesen, sondern darin nachsinnen. Just a verse sometimes can be enough for you to meditate on the whole day. Ein Vers kann reichen, um den ganzen Tag darüber nachzusinnen. Meditate on the truth. Über die Wahrheit nachsinnen. Remember Christ is the truth. Daran erinnern, dass Christ ist die Wahrheit. 46, amen. And we know of Joshua 1:8. Meditate in it both day and night. Und wir wissen von Joshua, wo steht, wir sollen Tag und Nacht über sein Wort nachsinnen. You know, meditate. Nachsinnen. You can't go, you know, if it is the Bible, then it's you have problem. If it is just to read it both day and night, then you will not go to work. Wenn du es Tag und Nacht lesen sollst, wie willst du das machen und gleichzeitig noch zur Arbeit, zur Schule sleep. Und schlafen gehen? Das kannst du ja nicht. But you can't be sleeping aber du and kannst also im Schlaf über etwas nachsinnen. It's like last night. Letzte Nacht. Ich habe die ganze Zeit über Gottes Wort nachgesinnt. Amen. All the night. I wake up with just this seated. That the verse that I dieser was Vers war immer noch mein Gedanken. The no sleep could take it away from you. My sleep was so deep, but it was still there. Obwohl mein Schlaf so tief war, war is that not wonderful? Der Vers ist ja noch da. Praise the Lord. Halleluja. Choose to meditate. Entscheide dich nachzusinnen. Amen. Allow Christ to be your meditation. We want to quickly talk about meditation. Dass Christus dein Nachsinn ist. Allow Christ to be your meditation. Another problem. How to solve it to be your meditation. Probleme, dein Nachsinn. Amen. Amen. No problem is solved when you meditate on it. Kein Problem ist gelöst, wenn du darüber nachsinnst. The solution to problem is meditate on Christ. Die Lösung zu Problem ist, über Christus nachzusinnen. Meditate on what he did for you. Über das nachzusinnen, was er für dich getan hat. That is the solution to all. Das ist die Lösung für alles. Für alle Probleme. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. You know, if you fail in this school, just rejoice. Wenn du in der Schule versagst, freu dich einfach. I'm the only one saying it. Und ich bin der Einzige, der das sagt. I say rejoice when you freu dich, selbst wenn du versagst. People will say cry. Leute sagen, weine und lerne besser als nächstes Mal. Praise the Lord. Yeah. Amen. Yeah. Just rejoice in the Lord. Ich sage, freut euch. Because it's not your result that is... Resultat. That is who you are. Ist das, it's was Christ, du bist. That is who you und Christus ist das, was du bist. Result, you know, all this result is diese coming from Ergebnisse us. Kommen auch von Menschen. Amen. Amen. Who you are is Christ. Und das, was wir sind, ist Christus. It is what he says that controls your life. Das, was er sagt, kontrolliert unser Leben und nicht das, was irgendwelche Menschen sagen. If there's no money in your account. Wenn es kein Geld gibt auf deinem Konto, dann freu dich im Herrn. You know, sometimes you go to my account. Manchmal gehe ich auf mein Konto. I want to cry. Und wir weinen. Praise the Lord. Halleluja. I remind myself that Daddy, thank you. It's not my account that gives me joy. Mein Konto gibt mir Freude, aber du, Jesus, dann freue ich mich. Sag danke, Vater. Amen. Amen. Or whatever pain you have in your body. Was immer der Schmerz in deinem Körper. Or whatever problem you are facing. Oder Problem, du vor deinen Augen hast. Rejoice. Freue dich. Rejoice. Freue dich. That is not those things that is your life. Diese Dinge sind dein Leben. You have somebody that is bigger than them. Der größer ist als das. That is your life. Für dein Leben ist. If you can remind yourself that, you will smile. Wenn du dich daran erinnern kannst, wirst du lächeln können. You will smile beautifully. Amen. Lächeln. Praise the Lord. Halleluja. Allow Christ to be your meditation. Das zu das Christus dein Nachsinn. And not your job. Und nicht deine Arbeit. And not other things. Und nicht you know, a lot of things that is people's meditation, that they meditate on those things. Menschen today. Sinnen über viele Sachen nach. Situation. Thank you. You know, you meditate Christ. Du sinnst über Christus nach. In two ways. Auf zwei Weisen. Two ways. I don't know. Maybe we have time to quickly say it. Amen. You meditate on Christ in two ways. Du sinnst über Christus auf zwei verschiedene Weise nach. One with your heart. Einmal mit deinem Herzen. With your heart. Mit deinem Herzen. The same mind that worries is the same mind that meditates. Weil die gleichen Gedanken, die sich Sorgen machen, die gleichen Gedanken, die über Gottes Wort nachdenken. Amen. Amen. The same mind that is full of fear is the same mind that you are to allow to meditate. Gleiche Gedanken, die voll von Angst sind, die gleichen Gedanken, die eigentlich voll von Christus sein sollen. Full of fear of the future. Angst vor der Zukunft. Fear of the past. Fear of right now. Fear of the future. The same mind that is full of fear. That same mind allow you to be full of Christ. Das was die gleichen Gedanken voll sind von Christus. What he did for you. Und über das nachzudenken, was er für dich getan hat. People remind yourself of what he did. Erinnere dich an das, was er getan hat für dich. That alone cover everything. Das bedeckt alles. Only five words kept Abraham going. Nur fünf Worte hat Abraham am Leben gelassen. His love for you is enough. Seine Liebe für dich reicht, um dich am Leben Amen. Zu erhalten. Remind yourself of how much he loves you. Erinnere dich daran, wie sehr Jesus dich liebt. Praise the Lord. Halleluja. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. You know, in the natural world, you worry. In der natürlichen Welt machen wir uns Sorgen. In Christ's word, it is forbidden to worry. In der Welt von Christus ist verboten, sich Sorgen zu machen. If it is forbidden to worry. Es ist verboten, sich Sorgen zu machen. Instead, rejoice. Stattdessen freu dich. In the natural world, it's normal to worry. You know that. Dass man sich Sorgen macht. It's normal to have problems. Probleme hat. It's normal to worry. Sich Sorgen macht. But in Christ's world, it is not normal to worry. Normal, sich Sorgen zu machen. Amen. It means you are not in faith. Das heißt, du bist nicht im Glauben. Faith is opposite to worry. Der Glaube ist opposite faith. Gegenteil von Angst. Amen. Und von Sorgen. In Christ's world again, it is forbidden to worry. Wird von Christus ist verboten, sich zu sorgen. Meditate in Christ. Stattdessen sollen wir über Christus nachsinnen. Let Christ's word be your meditation. Und zulassen, dass das Wort von Christus, you know, das ist, worüber wir nachsinnen. Er hat über seine eigene Welt gesprochen. The word that I speak unto und sein eigenes Wort. Your spirit, your life. Er hat gesagt, dass das Wort, was er zu uns allow spricht, spirit and life Geist und Leben your ist. Und wir sollen über Geist und Leben nachsinnen. Number two, you meditate with your mouth. Und dann, du sinnst nach mit deinem Mund. Somebody getting it. You meditate with your mouth. Mit deinem Mund sinnst du nach. With the heart, man believe. That's Romans 10. Mit dem Herzen with glaubst mouth, du. Confession is made. Und mit dem Mund bekennst you du. You meditate with your mouth. Du meditierst mit deinem Mund. You know, if you are speaking to people, wenn du zu Leuten you are sprichst, meditating. Sinnst du nach. If you are preaching wenn du predigst, Christ to people, you are meditating. Dann sinnst du nach. If you are preaching to people, you are writing predigst, in your heart. Schreibst du in dein Herz. More than you are writing in your heart. Sogar mehr als du in ihr Herz schreibst. Amen. Amen. You know, with your heart, with your mouth. Mit deinem Herz, mit deinem meditate. Mund sinnst du nach. Meditating in both sides. Auf beiden Seiten. Help you. Nachsinnen. Protect you. Hilft dir, beschützt dich. You, protect you. Hilft dir und beschützt dich. It is not meditating inside and not with your mouth. Wir sollen nicht nur in unserem Herzen nachsinnen, sondern auch mit unserem Mund. You know, if you are in the midst of wicked people, wenn du inmitten von bösartigen Menschen bist, your meditation is how through your meditation that is how they will be afraid of you. Durch dein Nachsinnen werden sie Angst haben vor dir. Through your meditation, that durch is how the Lord can even protect you. Kann der Herr dich schützen? If you are in the room, if your roommate is evil, wenn dein I don't know if somebody is getting dein somebody you are living with, die Person mit deinem Mitbewohner bösartig ist. Amen. He can be planning different things and be smiling with you, laughing with you. Kann verschiedene Sachen planen, obwohl sie dir ins Gesicht. But you be preaching to him or her. Predigst dieser Person. Amen. You are preaching to them. It's meditation for you. Das ist Meditation für dich. Amen. Amen. You are reminding yourself of du erinnerst dich an Christus dadurch. You are reminding of yourself of who you are. An was du bist, an wer du bist. Is somebody getting it? Halleluja. Praise the Lord. You know. If you are meditating in Christ, wenn du über Christus nachdenkst, if you are, let me say, if you are speaking the word to them, Christ to them, Christus zu ihnen sprichst, you know, before they can do anything to you, bevor sie irgendwas antun können, they will first of all think of what you say to them. Wenn sie über das nachdenken, was du ihnen gesagt hast, Satan is going to walk through what you say to them. Der Teufel wird durch das arbeiten, was du zu ihnen sagst. And Christ is going to walk through what you say to them. Christus wird durch das arbeiten, was du zu ihnen sagst. You know, Satan cannot walk through Christ. Der Teufel kann nicht durch Christus arbeiten. Amen. He cannot walk through Christ. Kann nicht durch Christus arbeiten. Oh, Daddy, let me. Praise the Lord. Halleluja. You know, the Bible says where two or three are gathered in his name is there. Die Bibel sagt, dort wo zwei oder drei versammelt sind, dort ist er. If you gather in his name, wenn du in seinem Namen dich versammelst, ist er da. Anytime we gather, we are going to gather in somebody's name. Christ's name. Sammeln wir uns im Namen vom Teufel, von Christus. And sometimes it is as if we are gathering in the name to study. Manchmal ist es so, als ob wir uns versammeln im Namen von wir lernen. Let that study be for Christ's sake. Lass zu, dass dieses Lernen auch in Christus ist. Somebody get it. Amen. Because any gathering is either of Christ or of Satan. There is the spiritual power there. Da gibt's immer eine geistliche Kraft hinter. Amen. Amen. There is not number three. Da ist keine dritte. It's Christ or Satan. Sondern entweder Christus oder der Teufel. And that's why when we are celebrating things, so wenn wir Dinge feiern, we always allow to be celebrating Christ. Lassen wir zu, dass es Christus ist, den wir feiern. Are you getting it? Amen. We always allow, you know, allow to be celebrating Christ. Dass wir Christus feiern. Because if you are not celebrating Christ, wenn ich Christus feiern, it might be your bed, it might be your marriage. If you are not celebrating Christ, you are celebrating Satan. Feierst du den Teufel? Es ist egal, ob es eine Hochzeit ist oder ein Geburtstag oder eine Beerdigung. It is only Christ that Satan cannot penetrate. Nur Christus kann vom Teufel nicht. Celebrating Satan, you are here to rejoice, and he will do his job. And people are surprised when he's doing his job. Leute sind überrascht, wenn er seine Werke dann tut. You know, people celebrate big birthday. Leute feiern ihren Geburtstag groß, Hochzeit groß, alles im Namen von Hochzeit. Damit lädst du den Teufel aber ein. Er wird dich zerstören. Amen. Whatever is not of Christ, was immer nicht von Christus ist, ist vom Teufel. Are you getting it? I stand. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Can we finish here? Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. If you are preaching Christ today, wenn du Christus zu ihnen predigst, you are meditating. Sinnst du nach? Your mouth is a pen. Dein Mund ist ein that Stift, you use to write den du nutzt, your heart. Um in dein Herz zu schreiben. That's what the Bible says. Das ist das, was die Bibel sagt. Proverbs 21. Let us go there. Sprüche 21. Amen. Proverbs 21. Sprüche 21. He said, whosoever, whoso keepeth his mouth and his tongue, keepeth his soul from troubles. Because your mouth is a pen that you use to Der write Mund in your Stift, soul. Womit du deine Seele schreibst. Is somebody getting it? Your mouth is a pen that you use to write into your mind. Ist ein Stift, mit dem du in deine Gedanken schreibst. Ha ha ha. Praise the Lord. Hallelujah. If you are speaking to them, for you it helps you to choose Christ. Hilft es dir, dich für Christus zu entscheiden? For them it helps them. It helps ihnen hilft es, to fear God. Gott zu fürchten. It helps them to fear God. Sich vor Gott zu fürchten. That word that was speaking to them is backed by this, by the power of the Holy Spirit. Wird unterstützt durch die Kraft des Heiligen Geistes. It helps them to fear God. Es hilft dir, Gott zu fürchten. Amen. For them to harm you, they will first think of what you speak to them. Sie werden erst über das nachdenken, was du zu ihnen gesagt hast. Satan is going to walk through what you speak to them. Der Teufel wird durch das arbeiten, was du zu ihnen gesagt hast. And Christ is going to walk through what you speak to them. Und Christus wird über das arbeiten, was du zu ihnen gesagt hast. If you are fond of speaking Christ to them. Wenn du mal Christus zu ihnen sprichst, Satan cannot walk through Christ. Kann der Teufel nicht durch Christus arbeiten. He cannot penetrate through Christ's word. Er kann nicht durch die Worte von Christus arbeiten. Because it is spirit and life. Weil es Geist und Leben ist. No death can go through it. Da kann kein Tod durchgehen. And for them to be able to harm you. Und dass sie dann in der Lage sind, dich zu verletzen, it's not coming from the natural world. Kommt nicht von der natürlichen Welt, it's supernatural, sondern von der übernatürlichen Welt. Then your mouth. Dann dein Mund. Proverbs 21, verse 23. Proverbs 18:21. I know that verse. Okay. We'll be on Wednesday. Amen. We'll stop here. Amen. Amen. He said, beware of your mouth.